Julia Rebecca May und Arno Waschk spielen zum Auftakt das Stück Ambivalenz für Viola und Klavier von Eva Sindichakis. Thank you. Ambivalenz von Eva Sindichakis mit Julia Rebecca May Viola und Arno Waschk Klavier. Zum Auftakt des Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Weiter geht's mit der Symphony of Changes von Tobias P.M. Schneid. Christoph Poppen dirigiert das Münchner Kammerorchester. Thank you. Symphony of Changes von Tobias P.M. Schneid in einer Einspielung mit dem Münchner Kammerorchester unter Leitung von Christoph Poppen. Minas Bobudakis ist unser nächster Komponist hier im Concerto Bavarese. Wir hören sein Konzert für Klavier- und Streichorchester. Er selbst ist der Solist. Michael Helmrath dirigiert die Bayerische Kammerphilharmonie. Thank you. Thank you. Minas Bobudakis am Klavier mit seinem Konzert für Klavier- und Streichorchester. Michael Helmrath dirigierte die Bayerische Kammerphilharmonie. 180 Beats per Minute ist der Titel des folgenden Stücks von Jörg Wiedmann. Yuki Kasai und Max-Peter Mais Violine, Xandi van Dijk Viola, Inga Raab, Bridget McRae und Michael Weiss Violoncello. Thank you. 180 Beats per Minute von Jörg Wiedmann in einem Live-Mitschnitt vom Februar 2024 aus dem Münchner Prinzregententheater. Mit Yuki Kasai und Max-Peter Mais Violine, Xandi van Dijk Viola, Inga Raab, Bridget McRae und Michael Weiss Violoncello. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielt jetzt unter Leitung von Markus Stenz das Stück Flugsand von Isabel Mundry. Thank you. Flugsand von Isabel Mundry mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Markus Stenz. Weiß trennt sich von Schwarz ist der Titel des folgenden Stücks von Jan Müller-Wieland. Am Klavier Tamara Stefanowitsch. Thank you. Weiß trennt sich von Schwarz. 6 Versionen für Klavier von Jan Müller-Wieland, hier mit Tamara Stefanovic. Die letzte Komposition in dieser Sendung ist im Andenken an Claudio Abbado und Pierre Boulez gewidmet. Niel, Two Angels in the White Garden, Opus 65 von Constantia Gursi. Sie selbst dirigiert das Luzern Festival Academy Orchestra. Thank you. Niel, Two Angels in the White Garden, Opus 65 von Konstantin Gursi. Sie selbst dirigierte in dieser Einspielung von 2016 das Luzern Festival Academy Orchestra.